man sie für bekannt, bei jedem Mädel mit Geschmack, als Fahrer von der Flak. Lieb wohl die Rede, behalte dich lieb so viel. Sei brav, Marlene. Bleib du mir treu, Marie. Du bist so lieb, so schön, so heiter. Doch komm es nicht, muss leider wieder weiter. Lieb wohl die Rede, behalte dich lieb so viel. Sei brav, Marlene. Bleib du mir treu, Marie. Ich liebe immer fort. Ich nehm dich neu an jedem neuen Ort. Wir fahren hin und her. Wir fahren kreuz und quer. Zieht's irgendwie eine Batterie an einem Fleck im dicken Dreck? Da holen wir sie weg. Lieb wohl, Irene, behalt mich lieb, Sophie. Sei brav, Marlene. Bleib du mir treu, Marie. Du bist so lieb, so schön, so heiter. Doch komm es nicht, muss leider wieder weiter. Lieb wohl, Irene, behalt mich lieb, Sophie. Sei brav, Marlene. Bleib du mir treu, Marie. Ich liebe dich, ich liebe immer fort. Ich lieb dich neu, an jedem neuen Ort. Sei brav, Marlene. Bleib du mir treu, Marie. Ich liebe dich, ich liebe immer fort. Ich lieb dich neu an jedem neuen Ort.